Demokratie. Der Begriff ist in langen Jahrzehnten als Ausdruck freiheitlichen Empfindens sakrosankt geworden. Jetzt dient er der Vereinigten Reaktion als äußerst schneidige Waffe gegen den Sozialismus.